Herr Angermeier, guten Tag. Vielen Dank, dass Sie zu diesem Interview gekommen sind. Guten Tag. Ist doch klar. Das mache ich gern. Ich finde euer Schülerradio einfach super. Ehrlich? Na klar. Ihr sagt wenigstens, was ihr denkt. Das ist ganz schön mutig. Und wie fanden Sie unsere letzte Sendung? Interessant. Ich wusste gar nicht, dass es an unserer Schule eine Tanzgruppe gibt, die auch öffentlich auftritt. Und das mit dem Filmclub gefällt mir auch. Ich mache ja selbst gerne Videos vom Urlaub und so. Schön, aber wir wollten Sie eigentlich nach Ihrer Arbeit fragen. Macht Ihnen die Arbeit Spaß? Na klar, sehr sogar. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Zum Beispiel? Das mit dem Rauchen. Das ist doch verboten. In der Schule schon, aber seit es keine Raucherecke mehr gibt, rauchen alle draußen auf dem Gehweg, vor der Eingangstür. Wir dürfen doch gar nicht raus aus der Schule. Ihr nicht, aber die Schüler aus der Oberstufe, die stehen bei jeder Gelegenheit da herum und rauchen. Vor der Schule, in den Pausen, nach der Schule, das ist nicht in Ordnung. Aber auf der Straße darf doch jeder rauchen und es stört niemanden. Meint ihr? Aber habt ihr schon mal die Nachbarn schimpfen hören? Wenn die hier vorbeigehen und die Reste von den Zigaretten überall herumliegen? Und ich muss dann alles wegmachen, damit sich niemand beschwert. Tut uns leid, aber... Ja, und noch was. Jeden Tag das Gleiche. Nach der Schule stellt ihr die Stühle nicht auf die Tische. Wieso stört sie das? Am nächsten Tag müssen die Stühle doch sowieso wieder runtergestellt werden. Darum geht es nicht. Es geht um die Putzfrauen. Die müssen die Räume sauber machen und da sind die Stühle im Weg. Ist das so schlimm? Meistens stellen wir doch die Stühle hoch. Eben nicht. Ihr wollt ja nur raus, wenn die Schule aus ist. Das kann ich zwar verstehen, aber für die Putzfrauen ist das zusätzliche Arbeit. Dafür werden sie nicht bezahlt. Gibt es eigentlich auch etwas Positives zu sagen? Na klar, euer Schülerradio, das ist echt gut. Das freut uns. Ja, vor allem die Musik von eurer Band, die finde ich spitze. Davon könnt ihr ruhig noch mehr bringen. Und die Interviews? Auch gut. Aber ihr müsst viel mehr Fragen stellen. Okay, wir werden es versuchen. Vielen Dank für das Interview. Nichts zu danken. Das hat richtig Spaß gemacht. Ende Teil 3.